Lektion 10, Text 2. Sekt in der Schule. Mensch, Wolfgang, das gibt's doch nicht. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Hallo, Eduard, du lebst ja auch noch. Wie geht's dir denn? Ach, ganz gut. Und dir? Ja, auch nicht schlecht. Erzähl doch mal, was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ja, wart mal, wann haben wir uns zuletzt gesehen? Das war vor einem Jahr auf der Friedensdemonstration, nicht wahr? Also, im letzten Jahr, da habe ich ganz schön viel gearbeitet. Ja, und dann habe ich mit einem alten Schulfreund ein Klassentreffen organisiert. Ein Klassentreffen? Wann hast du denn Abitur gemacht? 1967. Ach so, dann habt ihr wohl 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja, und fast alle sind gekommen. Die meisten haben genauso ausgesehen wie früher, nur halt älter. Und wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch in einer Kneipe getroffen? Nein, nein, ganz anders. Wir haben uns an einem Samstagvormittag in unserer alten Schule getroffen. Dann sind wir zusammen in unseren alten Klassenraum gegangen. Dort haben wir 2 Stunden Unterricht gehabt, bei unseren alten Lehrern. Das war vielleicht komisch. Wir waren wieder Schüler, ganz wie früher. Und vorne an der Tafel, da haben die Lehrer gestanden und Griechisch und Politik unterrichtet. Das ist aber eine tolle Idee. Sowas habe ich noch nie gehört. Aber gefeiert habt ihr doch auch, oder? Na klar. Nach dem Unterricht hatten wir dann eine große Party mit Sekt und gutem Essen. Und wir haben natürlich viel von früher erzählt, von unserer Schulzeit und was wir seit dem Abitur gemacht haben. Sekt in der Schule? Na sowas. Tja, das hat es früher nicht gegeben. Und am Abend waren wir dann zusammen essen in einem schönen Restaurant. Ein paar Leute hatten alte Fotos mit, die haben wir uns nach dem Essen angesehen. Das war lustig. Wir haben bis 3 Uhr nachts erzählt und fast alle sind bis zum Schluss geblieben. Das klingt ja toll. Und wie habt ihr das gemacht, dass so viele Leute gekommen sind? Oh je, das war viel Arbeit. Zuerst bin ich in die Schule gegangen und habe die alten Adressen geholt. Dann hat mein Freund einen Brief geschrieben. Und die alten Adressen, waren die denn noch richtig? Nein, die meisten Adressen waren falsch und viele Briefe sind zurückgekommen. Da haben wir dann viel telefoniert und dann wieder Briefe an die neuen Adressen geschrieben. Nach einem halben Jahr hatten wir alle Adressen zusammen. Ein halbes Jahr? So lange? Noch viel länger. Dann haben wir nämlich probiert, einen Termin zu finden, an dem alle Zeit hatten. Das war gar nicht so einfach und hat auch ein paar Monate gedauert. Als das dann okay war, haben wir natürlich auch die alten Lehrer eingeladen. Dann habe ich noch ein Restaurant gesucht und wir haben Zimmer organisiert für alle, die nicht mehr hier in Frankfurt wohnen. Naja, es war schon viel Arbeit, aber es hat auch Spaß gemacht. Und du? Erzähl doch mal von dir. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht?